Vermögensverwalter und ein Steuerberater. Die klären für mich dieses ganze Theater. Die schieben sich gegenseitig Aufträge zu. Bin die okay, Hauptsache die lassen mich in Ruhe. Alle auf, da zeug ich was drauf. Die Hand holt uns alle auf. Ab und an holt uns alle mal die Hand auf. Ja, mei, da leg ich dann was drauf. Es ist normal, dass ich da zahl. Gerade wenn's schwierig wird mit meinem Vermögen, dann passt es mir, wenn's alle an einer Leine zögen. An meine Berater in diesem Theater. Hauptsache, die lassen mich in Ruhe. Ab und an halten sie alle mal die Hand auf. Ja, mei, da leg ich dann was drauf. Das ist normal. An meine Berater in diesem Theater. Stop.